Jesus. Amen. Again, it is only through sin that death is powerful. Nur durch die Sünde ist der Tod kraftvoll. It's only through sin that death have the power to kill. If not, death is powerless. Denn die Sünde befähigt den Tod, dich töten zu können. Ohne die Sünde ist der Tod kraftlos. Because Jesus became sin for us. Weil Jesus Christus zum Sünder wurde für uns. It means sin. It means death is powerless. Das heißt, der Tod once it comes to God's children. Wenn es um Kinder Gottes geht oder wenn es vor Kinder Gottes steht. Again, none of us is single. Keiner von uns ist ledig. In the kingdom of heaven. Im Königreich Gottes. Amen. Praise the Lord. That you are married or not does not mean your husband died. It does not mean you are single. That you are once married does not mean you are single. That you are married does not mean you are single. You are married because you are married to Christ and not you are married to man. It's very, very important, please. Dass du als Kind Gottes beispielsweise einen Ehemann hast, der gestorben ist, oder eine Ehefrau hattest, die gestorben ist, macht dich nicht alleinstehend. Oder dass du geschieden bist hier auf Erden, macht dich nicht zu einer ledigen Person. Oder dass du hier verheiratet warst und dein Partner dich verlassen hat, macht dich nicht alleinstehend, sondern es geht um die Ehe, die du hast mit Jesus Christus. Und die wird ewiglich. Amen. Amen. Even the kingdom of this world, the kingdom of Satan, if none of them is single, they are married with Satan. Und selbst im Königreich vom Satan ist keiner von diesen Leuten single oder alleinstehend, sondern sie sind verheiratet immer noch mit dem Satan. Just like Satan is their father, Satan is also their husband. Genauso wie Satan ihr Vater ist, ist auch Satan derjenige, mit dem sie verheiratet sind. The Bible calls Christ Jesus our husband. Die Bibel nennt Christus Jesus unseren Ehemann. If you go to Isaiah 54, verse 5. Quickly go there, please. Das lesen wir in Isaiah 54, verse 5. Okay, Isaiah 55, Vers 5. 54, Vers 5. Amen. It says, for my maker, for your maker is your husband. Ah, praise the Lord. Amen. I have a husband, everlasting husband. Wir lesen hier, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Das heißt, du hast einen ewiglichen Ehemann. Amen. Praise the Lord. Amen. Also in Jeremiah 31, because of time, quickly go to Jeremiah 31. Wir lesen Jeremia 31. Verse 32. Jeremia 31, Vers 32. It said, not according to the covenant that I made with your father in the days that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said the Lord. Oh, praise the Lord. Amen. The only true husband is Christ Jesus. Den einzig wahrhaftigen Ehemann, den du hast, ist Christus Jesus. So also Jeremiah 3, verse 14. If you also go there, it's there. In Jeremia 3, Vers 14 lesen wir das. Wo waren wir gerade? Jeremia 3, Vers 14. Also Jeremia 31. We are first of all in Jeremiah 31, verse 32. Now Jeremiah 3, verse 14. Wir lesen jetzt Jeremia 3, Vers 14. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And also 2 Corinthians verse 11, 2 Corinthians 11, verse 2, also talk about husband. Let's go there also. Live here, let's go there. Go to 2 Corinthians. Wir lesen 2. Korinther 11, because of time. 2 Corinthians 11. 2. Korinther 11, Vers 2. Da wird auch vom Ehemann gesprochen. Hmm. 11, Vers 2. Are we there, please? Mm-hmm. For I am jealous over you with godly jealousy. You know, Christ has his own everything. Mm. Amen. Amen. That is not death, that is not destruction. Mm. Amen. Mm. That provoke us to love, to be there for one another. That he is a helper for us. It's not bringing us down, destroying us, but lifting us up to be one with Christ Jesus. Und der göttliche Eifer von Christus ist nicht da, um zu zerstören oder um zu urteilen, sondern er ist da, um uns zu erbauen in Christus, damit wir in ihn heranreifen und damit wir wachsen in seiner Wahrheit. He said, for I am jealous over you with godly jealousy. For I have exposed you to one husband. One husband, not two. One husband. Amen. And that one husband is Christ Jesus alone. Und wir lesen hier, denn ich habe euch einen Mann verlobt. Einen Mann, nicht mehrere, nicht zwei. Und dieser eine ist Christus, Jesus allein. Amen. Christ Jesus was not here for anything flesh. Christus Jesus war nicht hier, um uns irgendwas Fleischliches zu geben oder zu zeigen. And that's why natural marriage is not even anything to him. Deswegen ist diese natürliche Ehe hier auf Erden nicht mal viel wert für ihn. Amen. Well, if you go to Matthew 8, he talk about the natural marriage. Amen. He said there it's a male and a female. That's one, just one and one. Are you getting it? Mm-hmm. But you know, David, he told David, if you have needed more wives, I could have given you, because that is not even anything. Mm-hmm. Und mit Matthäus 8 können wir über die natürliche Ehe lesen, da spricht der Herr von einem Mann und einer Frau. Aber gleichzeitig hat der Herr auch zu David gesagt, wenn du dir mehr Frauen gewünscht hättest, dann hätte ich dir auch mehr geben können, weil er achtet diese natürliche Ehe nicht so hoch. Amen. You know, it's not after, you know, it's like it's not after the death of the natural people. It's not after that, amen, that somebody lose a life, lose his life. Children are dying. Christ is not after that. He has paid the price. So who chooses her to go? Genauso ist es auch mit dem natürlichen Tod. Ne? Es geht Christus nicht darum, zu schauen, okay, Menschen sterben, Kinder sterben. Er ist nicht hinter diesem natürlichen her, weil er ihm bewusst ist, dass er bereits gekommen ist, um diese Menschen vom Tod zu befreien. Aber wenn die Menschen sich gegen ihn entscheiden, dann sollen sie ruhig sterben. Praise the Lord. Amen. You know, the Bible never mentioned anything wife. You know, everywhere we read, it said husband, husband. Why did he not mention wife? Und wir haben, have you ever thought of it? Und wir haben in allen Stellen immer von einem Ehemann, einem Mann, einem Ehemann gesprochen und gelesen. Aber nirgends in der Bibel wird von einer Ehefrau gesprochen. Und habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum das so ist? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Because the Lord never called us Eve. But Adam. Amen. Weil der Herr uns niemals Eva genannt hat, sondern Adam. Amen. He said, both male and female are Adam before him. Sowohl Mann als auch Frau sind vor dem Augen des Herrn Adam. It's my husband, like my husband and myself. We are Adam before Christ Jesus. Mein Ehemann und ich beispielsweise sind beide Adam vor dem Augen des Herrn. Amen. And not Adam and Eve. Und nicht Adam und Eva. Amen. Let's go quickly to Genesis 3, so that I show you something there. Amen. Wir gehen zu 1. Mose 3, damit wir uns das genauer anschauen. Praise the Lord. Genesis 3. 1. Mose 3. Vers 20. 1. Mose 3, Vers 20. He said, and Adam called his wife name Eve, and not God called the wife name Eve. It's Adam that called Eve, Eve. Mm-hmm. But for God, before God, Eve is Adam. Mm-hmm. Und wir lesen hier, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Das heißt, der Mensch selber, Adam, war derjenige, der Eva, die Frau Eva genannt hat. Dieser Name kam nicht vom Herrn. Und deswegen stehen sowohl Frau als auch Mann vor dem Herrn immer noch als Adam da. You know, anything man on earth is Adam before God. Wenn es um den Menschen geht, dann ist der Mensch vor den Augen des Herrn Adam. And that's why when Jesus was here, he was also called Adam. Und deswegen war auch Let's Jesus, go to 1 Corinthians 15. You see that? Adam genannt, oder er Adam genannt. 1 Corinthians 15, verse 45. Wir lesen 1. Korinther 15, Vers 54. Okay. 1 Corinthians 15, verse 45. Yeah. He says, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. Mm-hmm. He's talking about Jesus. Mm-hmm. He called Jesus Adam. Mm-hmm. Und wir sehen hier, dass auch Jesus Adam genannt wurde. So steht auch beschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zum lebendig machenden Geist. Das heißt, der letzte Adam ist Christus Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. The Bible called Christ Jesus Adam because of Jesus, because of the body. The body is Jesus. Die Bibel nennt Jesus Christus hier Adam wegen dem Körper, wegen dem Leib. Das war das, was als Adam bezeichnet wurde. Amen. Jesus' body was 100% man. Denn der Körper von Jesus Christus war 100% menschlich. Is somebody getting it? In Hebrew 2, if you quickly go there. Go to Hebrew 2. Wir lesen Hebräer 2. The Bible says he became like us. Man, he became man. Und dort lesen wir, dass er zum Mensch wurde, dass er menschlich wurde. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 2:14. It says, for as much as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. You see there? Mm-hmm. Amen. Yeah. That through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them whom through fear of death we are all their lifetime subject to bondage. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He became like us. Verse 14. In Vers 14 lesen wir, dass er wie wir wurde, dass er Fleisch und Blut angenommen hat. He became like us, having a body here on earth. Er wurde wie der Mensch und hat einen Körper bekommen. And here he's telling us that death can only kill the body. Und hier lesen wir auch, dass der Tod nur den Körper töten kann. Is somebody getting it? Mm. Death can only kill the body. Der Tod kann nur den Leib töten. Again, Jesus' resurrection disgraced death. Und die Auferstehung von Jesus Christus hat den Tod entehrt. And again, anyone with a body is called Adam. Und jeder mit einem menschlichen Körper ist vor den Augen des Herrn Adam. Amen. Amen. Let me come here again. Death can only kill the body and not the spirit and the soul. Der Tod kann nur den Leib töten, aber nicht die Seele und den Geist. I hope you understand what I'm saying. Death can only kill the body and not the spirit and the soul. Der Tod tötet nur den Körper, aber Geist und Seele nicht. Go to Luke 12, please, so that we can understand something there. Luke 12. Zu Lukas 12. Verse 4 and 5. Wir lesen Lukas 12, Vers 4 und 5. Look at what Jesus said here. He said, and I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body. Talking about death. He gets on in tod. And after they have no more that they can do. I hope you are getting it. Can only kill the body. Then in verse 5, he said, but I will for one you whom you shall fear. Fear him which after he had killed had the power to cast into hell. Mm-hmm. Yea, I say unto you, fear him. It's talking about it's only God that can destroy the spirit and the soul, that can kill the spirit and the soul. In Vers 5, are not dead. In Vers 5 lesen wir, dass es eine Person gibt, nur also der Herr allein, Gott allein, in der Lage ist, Geist und Seele wahrhaftig zu zerstören. I hope you understand. Death can only kill the body and not the spirit and the soul. Der Tod kann nur den Leib töten und nicht den Geist oder die Seele. It is only the true God that can kill the spirit and the soul. Einzig der wahrhaftige Gott kann destroy both. Den Geist und die Seele kann beides zerstören. And that is the death we are to fear. Und das ist der Tod, den wir fürchten sollten. Der wahrhaftige Tod. The death that can kill the body, we said, don't fear that death. In Vers 4 lesen because that death has been defeated. Dass dieser Tod, I don't know if somebody is getting it. Der nur den Leib töten kann, bereits besiegt wurde von Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, don't fear the death that can kill the body. Und Jesus sagt uns hier, dass wir den Tod nicht fürchten sollen, der nur den Leib töten kann. Your spirit and your soul is for the only true God to change. Und dein Geist und deine Seele obliegt dem einzig wahrhaftigen Gott, dass diese ändern kann. It can only be changed, be clean, be pure through Christ Jesus alone. Die beiden können nur durch den einzig wahrhaftigen Gott, durch Christus Jesus allein gereinigt und gereinigt werden. No matter the good you do, egal, can never change your spirit and your soul. Egal wie viel Gutes du tust, es wird niemals deine Seele oder dein Geist ändern können. It cannot clean them. Es kann es nicht reinigen. You know, the good you do can be good for your body. Das because that is the world. That is to the death. That is what this world, you know, it's all about this world. Das Gute, was du tust, kann vielleicht deinem Leib helfen und dein ist gesund für dein Leib. Und das ist das Gute dieser Welt, das Gute, das man kennt hier auf Erden. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. If you go to Matthew 6, wir lesen Matthäus 6. Here talks about the good of this world. Let's go to Matthew 6. And hier geht es das Gute dieser Welt. Verse 1 and 2. Matthew 6, verse 1 and 2. He said, take heed that you do not arms before men. Talking about the good of this world. Feeding the poor. Are you getting it? Mm. To be seen of them. Otherwise you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the street, that they may have glory of men. Then he now said, verily, I say unto you, they have their reward. There is a reward for the good of this world. Und es gibt einen Lohn für das Gute dieser Welt, das du tust. You see that? Amen. There's some reward for the good of this world. Das Gute dieser Welt belohnt einen. Amen. Amen. There is the fleshly reward. Es gibt eine fleischliche Belohnung. Then verse 3 and 4. Vers 3 und 4. But when thou doest alms, let not your left hand know what the right hand doeth, that your alms may be in secret, and thy Father which is in secret himself shall reward you openly. Now he's talking about heavenly reward. Hier geht es um den himmlischen Lohn. Are you getting it? There is the fleshly reward. There is the, through Christ you have heavenly reward. Durch Christus haben wir einen himmlischen Lohn. Praise the Lord. Hallelujah. He said in secret. In secret means they cannot see. You have been there for Christ Jesus. Und hier spricht Christus vom Verborgenen. Und das Verborgene ist, dass die Leute nicht sehen können, dass du für Christus Jesus da bist. It's like this ministry, for example. Genau wie hier in dieser Gemeinde. Amen. What you are doing for Christ, how you choose Christ, some cannot even see it. Das, was du für Christus tust, dass du dich für Christus entscheidest, das ist für den anderen nicht sichtbar. Amen. How you choose Christ, how you are there for the kingdom of heaven. Amen. Dass du für Christus da bist und dass du dich für das Königreich Gottes entscheidest. They can only see and call good. You know what they call good? When you are good you are good. You love Israel as a country. Sie können nur das sehen und das als gut erachten, was sie in ihren Augen für gut sehen. Beispielsweise, dass du pro Israel bist oder dass du all diese Dinge machst, was in ihren Augen als gut erscheint. Amen. The Palestinians, you are there for them. Dass du für Palästina. Are you getting it? They can see those things. All diese Sachen können sie sehen. And you know, like Ukraine. Okay, you are there for Ukraine. You send money to help them. They can see those things. An die Ukraine oder dahin reist, um den Leuten zu helfen. All das können sie sehen. But to choose Christ, they cannot see. Aber dass du dich für Christus entscheidest, das können sie nicht sehen. Until you do what they call good for them, they will never call your good good. Erst wenn sie das Gute sehen, was sie als gut erachten, werden sie dich als gut bezeichnen. Das Gute, was du für Christus tust, werden sie niemals als gut sehen. Until you are good to the natural appearance. And you are always there to take care of your natural parents, your natural seedlings. You can see what they call good. But don't be after Christ Jesus. They cannot see that. Erst wenn du das Gute tust, was sie als gut sehen, beispielsweise, dass du für deine Familie da bist, dass du für deine Geschwister da bist, dass du auf deine Geschwister aufpasst, das, was sie als gut sehen, dann werden sie das als gut bezeichnen. Aber dass du dich für Christus entscheidest, wird ihnen ein Dorn im Auge sein. Praise the Lord. Again, in Luke 12, verse 4, don't be afraid of death, said Jesus. In Lukas 12, Vers 4 haben wir gelesen, dass wir uns nicht vor dem Tod fürchten sollen, denn das Leib töten kann. That can only kill the body and never the spirit. Und der Tod kann nur den Leib töten, aber nicht den Geist. That death has been defeated. Und dieser Tod wurde bereits besiegt. If somebody getting it. Again, Hebrews 2, verse 14 and 15. It said death has been defeated. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 haben wir gelesen, dass der Tod bereits überwunden wurde. How did he defeat death? But he rose from death. Jesus rose from death. Wie wurde der Tod überwunden? Indem Jesus vom Tod auferstanden ist. Praise the Lord. Halleluja. Death could not shut him up. Der Tod konnte Jesus Christus nicht festhalten. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because any time the death says it's over, it's really over. But this time he failed. Denn sobald der Tod sagt, es ist vorbei mit dir, dann ist es wirklich vorbei mit dir. Aber bei Jesus Christus hat der Tod versagt. He failed completely. Der Tod hat komplett versagt. Because the resurrection of Christ Jesus. Aufgrund der Auferstehung von Jesus Christus. And this is our guarantee. Und das ist unsere Garantie. That death failed. Dass Christus, dass der Tod verloren hat. Are you getting it? It's our guarantee that death failed. Es ist unsere Sicherheit, dass der Tod verloren hat. Praise the Lord. Halleluja. Again, 1 Corinthians 15. Quickly go there. Wir lesen 1. Korinther 15. Vers 16. 1. Korinther 15, Vers 16. Vers 16 to 23. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Are you getting it? Mm-hmm. He's our guarantee that he rose from the dead. Christus ist unsere Sicherheit, dass er wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Praise the Lord. Halleluja. And verse 17. Vers 17. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Verse 18. The day also which are falling asleep in Christ are perished. Verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. I hope somebody is getting it. Mm. We have hope after here. There is life after here for us. Wir haben Hoffnung nach dem Leben hier auf Erden. Es gibt ein Leben nach dieser Erde hier für uns. Praise the Lord. Amen. He said, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. For since by men came death, by man came also resurrection of the dead. That is so simple. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23. Verse 26. But every man in his own order, Christ the first fruit, afterward they that are Christ at his coming. Ah, praise the Lord. And also though Satan and death has been defeated, the Bible said we must still be vigilant. Amen. Amen. The Bible said we must be vigilant. 1 Peter 5:8, it said be vigilant because of Satan. Und in 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, dass wir trotzdem wachsam sein sollen wegen dem Satan. Satan's lies are still everywhere. Die Lügen des Teufels sind immer noch überall. Amen. And they are still powerful. They are very, very powerful. Und sie sind sehr kraftvoll und sollten nicht unterschätzt werden. In John 10:10, the Bible called him a thief. Because Satan a thief. In Johannes 10:10 wird der Satan als Dieb bezeichnet. Because, you know, Satan's lies can still steal. Und die Lügen des Satans können immer noch stehlen. They can steal your salvation. Sie können deine Errettung stehlen. Are you getting it? They can steal your fellowship. Sie können deine Gemeinschaft stehlen. They can steal your joy, your peace. Sie können deine Freude und deinen Frieden stehlen. Are you getting it? The Satan is his lies are still there, very powerful. Seine Lügen sind immer noch aktiv und immer noch kraftvoll. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see your relationship and fellowship with your brothers and sisters. Er kann eine Beziehung zu deinen Geschwistern in Christus stehlen. Amen. And that's why we must be vigilant. Und deshalb müssen wir wachsam bleiben. Satan's lies are still powerful. Die Lügen des Satans sind immer noch kraftvoll. Again, the Bible said be vigilant. Die Bibel sagt uns, wir sollen wachsam sein. Praise the Lord. Hallelujah. In everything and in all things, be vigilant. In allem und in alles, sei wachsam. Amen. Mm-hmm. If, for example, you want to travel. Wenn du beispielsweise verreisen möchtest. You know, the first thing people always think about is, for example, we are traveling to Nigeria. You know, we always think maybe first accident or maybe kidnappers or maybe, I don't know. There are a lot of things that you think of. But there are things you hardly think of. Are you getting it? Satan still in our relationship with one another. Wenn man verreist beispielsweise, dann gibt es verschiedene Sachen, woran man zuerst denkt. Beispielsweise, dass man maybe there will be bomb. Irgendwelchen Leuten begegnet, Attack. Dass irgendeine Bombenattacke vielleicht Plane crash. dass das Flugzeug vielleicht abstürzt. Man denkt über viele Sachen in Bezug auf die Reise an sich nach. Aber man denkt beispielsweise nicht über die Lügen des Teufels nach, dass er beispielsweise deine Beziehung zwischen deinen Geschwistern stehlen möchte. Oder dass er andere Dinge von dir stehlen möchte in Bezug auf deine Gemeinschaft in Christus. Satan, his lies can still steal in so many ways. Seine Lügen können auf verschiedene Art und Weisen stehlen. Amen. Remember, we went to Nigeria the other time. Wir sind beispielsweise Anfang des Jahres nach Nigeria geflogen. There was no accident. Es gab keinen Unfall. No plane crash. Es gibt no bomb attack. Flugzeugabsturz. No gun attack. Are you getting it? Kein Bombenanfall oder Vorfall oder irgendein Amoklauf. Amen. And when we came here, we saw what happened. Are you getting it? Und nachdem wir zurückgekommen sind, haben wir gesehen, something happens. Are you getting it? Sometimes you know, you never even think of those anything. For you, it's just okay. I'm there. I'm back. Mm-hmm. But you never see. You know, we are never to be short-sighted once it comes to Satan. Und man ist und manchmal ist es einem nicht bewusst, was eigentlich unterschwellig in der geistlichen Ebene passiert. Man denkt sich, okay, man ist wieder zurück und man hat es sozusagen wohl wieder nach Hause geschafft. Aber man denkt gar nicht darüber nach, was danach alles der Teufel eigentlich in der geistlichen Ebene gestohlen hat. Ephesians 6, please. Wir lesen Epheser 6. Amen. Look at what the Bible said there. So Satan has been defeated. Wir schauen uns an, was die Bibel hier sagt, obwohl der Satan bereits besiegt wurde. From verse 10 to 20. Ephesians 6. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the lies of the devil, the wise. You see there? Mm-hmm. Satan's wise are everywhere, mm-hmm. and they are very powerful. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. For you wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Then in verse 13 says, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on your breastplate of righteousness. Do you see them there? Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Verse 15. And your feet should with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I don't have time to go through all this. Amen. They are very powerful. Amen. Then in verse 18, praying always with all prayer and supplication in spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Verse 19, and for me, that utterance may be given unto me. And he now asks for prayer requests for himself also. Mm-hmm. Amen. Prayer requests here. Mm-hmm. That I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Praise the Lord. Hallelujah. This is not prayer for protection, but prayer to be able to speak Christ alone. Then he now said, for which I am an ambassador in bonds from prison to prison. Amen. That therein I may speak boldly as I ought to speak. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. I quickly rush this little place down and close. Amen. Mm-hmm. I'm not going to read, but I'm going to. I just have some message a little bit here, then we close. Amen. Oh, okay. Praise the Lord. Hallelujah. We should understand how the Lord speaks, please. Wir sollten verstehen, wie der Herr spricht. He speaks through the peace in our heart. Er spricht durch den Frieden in unserem Herzen. He also speaks through surplus. Surplus, overflow. Ah, er spricht auch durch Überfluss. He is the God of surplus. Er ist and not minus. Er ist der Gott des Überfluss, ne, der Vermehrung und nicht der des der Reduzierung. Amen. Mm. And that's why once you come to him, you know Abraham. Abraham has to just, it was too much. Even Lot, are you getting it? Mm. That to the extent that you have to separate. Bei Abraham beispielsweise sehen wir, er war ein Mann des Wohlstands. Er hatte so viel, dass er sich sogar von Lot trennen musste. Go to John 10:10, please. Wir lesen Johannes 10, Vers 10. John 10:10. The thief cometh not but to steal, kill and destroy. I am come that they might have life. Life. Mm-hmm. Because without him there is no life. Mm-hmm. Amen. And that they might have it more abundantly. Mm-hmm. Overflow. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Mm-hmm. In Luke 6 verse 38, he said, give, it shall be given unto you. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Und in Lukas 6 Vers 28 sagt der Herr, dass... Go there, please. Go there. Das lesen wir jetzt einmal zusammen. Lukas 10. Luke 6, Lukas 38. 6, Vers 38. Talks about overflow here. Und da redet der Herr auch über Überfluss. Luke 6, Vers 38. Give and it shall be given unto you. Good measure, press down and shaking together and running over. Shall may give unto your bosom. Do you see it? Mm. Overflow. Hier geht es um Überfluss. For with the same measure that you meet without, it shall be measured to you again. Praise the Lord. Amen. Yeah. And here it's not talking about you minus. Amen. Mm. It's talking about overflow. Amen. Mm-hmm. And also if you go to Mark 10, amen. Peter said we left all. And Jesus said there's no one that leave anything without overflow. Yeah. You can see the kingdom of heaven. You know, through overflow you also know that auch this is Christ. Und auch in Markus 10 lesen wir, dass Jesus dort auch vom Überfluss spricht, in Bezug auf Petrus. Dass er sagt, dass er all das, was er verlassen hat, hundertfältig in Christus zurückerhalten wird. Und das, da spricht er auch im Überfluss. Und dieser Überfluss, den wir in Christus haben, das ist auch eine Art und Weise, wie der Herr zu uns spricht. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you go to Mark, please. Go to this Mark. Let us go there. Mark 10. Und wir lesen einmal Markus 10. From verse 28. Ab Vers 28. Then Peter began to say unto him, lo, we have left all. We left all and have followed you. You are number one in our lives. You are one. You are just you alone is in our life. Mm-hmm. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel. But he shall receive 100-fold. You see overflow here. Und wir sehen hier den Überfluss, von dem Jesus spricht. Amen. He says, shall receive 100-fold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands. Also with persecution. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, but many that are first, verse 31, shall be last. And last shall be first. Here it also talks about overflow. Amen. And not minus. And auch in Vers 31 geht es von Überfluss. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. What he wants from you is consider him alone. That's all he wants from you. Das, was er von dir möchte, ist, dass du ihn allein erachtest. Allow him to be number one. Lass zu, dass er die Nummer eins ist. Allow your heart to be full of him. Lass zu, dass dein Herz voll von ihm ist. Your value, your focus, your desire, let all be him alone. Dass dein Fokus, deine Werte, deine Ziele, dass es Christus Jesus ist. Amen. Amen. That to know whatever it is cannot take you away from him. Dass egal was es ist, dass es sich nicht trennen kann von Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If whatever he was going to give you, he's going to, whatever is coming to you, is going to take you away from you, your brothers and sisters, that you no longer, you can no longer spend time together. Reject it. Wenn es irgendeine Sache gibt, die zu dir kommt, was dich daran hindern wird, beispielsweise Zeit mit deinen Geschwistern in Christus zu verbringen, dann solltest du diese Sache verweigern. Amen. Mm. Are you getting it? That we want to take you away from the relationship with your brothers and sisters, with the ministry, with one another. Then say, just know that this is Satan. That's how you know. You have to know how the Lord speaks. And how Satan speaks. Jegliche Sache, die versucht, deine Beziehung zwischen deinen Geschwistern zu verschlechtern oder deine Beziehung hier in der Gemeinschaft zu verschlechtern, das sollte dir klar sein, dass das vom Satan ist und das solltest du verweigern. Remember that Jesus called Satan a thief. Erinnert euch, dass die Bibel den Satan einen Dieb nennt. He steals time. Dass er Zeit stiehlt. Are you getting it? You can steal your time. That time that you used to have relationship with your brothers and sisters. You're not being with relationship with him. Can see the time has been stolen. Die Zeit, die du vorher investiert hast, um Beziehung zu haben mit deinen Geschwistern in Christus, Beziehung zu haben mit Jesus Christus selbst, diese Zeit stiehlt er dann. Und dann wirst du diese Zeit in was anderes investieren, aber nicht in Christus. You can bring a job that is so good that you know we are here now. You can no longer be here. Er kann beispielsweise. You can see he's not stealing your time. Er kann dir beispielsweise einen Job eröffnen, das lukrativ klingt, aber dafür bist du dann nicht hier. Du bist nicht mehr unter der Versammlung der Gläubigen. Und das daran erkennst du auch, dass der Teufel dann deine Zeit stiehlt. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. It's still time, it's still money, it's still joy, it's still peace, it's still salvation, it's still everything. Amen. Es stiehlt Zeit, Geld, deine Freude, dein Frieden, es stiehlt alles. That you receive less from something does not mean it's Christ. Dass du weniger von einer Sache empfängst, bedeutet nicht, dass das automatisch auch Christus ist. Are you getting it? Let me be receiving little because of Christ Jesus. Beispielsweise, ich verringere jetzt mein Gehalt und ich will jetzt weniger verdienen wegen Christus Jesus. Are you getting it? For example, you know that the time, you know. For example, you have two jobs, and whatever is coming from there is very little. It's not going to keep you away from Christ. And the other one, whatever is coming from there is big, and it's not also going to keep you away from Christ. Which of the two will you choose? For example. Mm-hmm. Beispielsweise hast du zwei Jobs, und bei dem einen Job verdienst du mehr, bei dem anderen Job verdienst du weniger. Bei dem du weniger verdienst, der Job hindert dich nicht, Christus die Zeit mit Christus Jesus zu verbringen und Zeit in einer Gemeinschaft zu verbringen. Aber der andere Job, bei dem du mehr verdienst, it's not preventing you also from being one with God's children. Hindert dich auch nicht, eins zu sein mit Kindern Gottes oder Gemeinschaft zu haben mit deinen Geschwistern in Christus. Für welchen Job würdest du dich denn entscheiden, wenn beide kein Hindernis darstellen? Amen. Würden? They choose the surplus. Yeah. Except the Lord tell you otherwise. Du wirst natürlich den Job wählen, der wo du mehr verdienst, wo du Überfluss hast, und nicht den Job, wo du weniger hast, damit du sagen kannst, ich verdiene weniger wegen Christus. Nein, du wirst natürlich das andere wählen, weil du dort mehr verdienst. Are you getting it? The Lord is our provider. Denn der Herr ist unser Versorger. Those wealth belong to us. All diese Wohlstände gehören uns, Kindern Gottes. Amen. Don't use religion to drive our things. Ja, und nutze nicht die Methoden der Religion, um den Überfluss zu vertreiben. Don't use religion to reject whatever Christ has for you. Nutze nicht die Methoden der Religion, um das zu verweigern, was Christus für dich hat. Amen. Consider Christ. That is Hebrew. The book of Hebrews says, consider Christ alone. Erachte Christus. Das lesen wir auch im Hebräerbrief. Amen. You are to be after him and not after money. Du solltest nach Christus allein trachten und nicht nach Geld. That whatever is evil coming is for Christ's sake. And it's going to be for his kingdom's sake. Dass alles, was kommen mag, für Christus Jesus allein ist. Und dass es nur für sein Königreich allein ist. Amen. Amen. Amen. Amen. And also you destroy whatever is coming. We will close with this very place. Romans 8. Go to Romans 8. Und wir lesen Römer 8. Praise the Lord. Romans 8. Romans 8 from verse 28. Römer 8, ab Vers 28. It said, likewise the Spirit also helpeth our infirmity. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groaning. Which? Romans 8, verse 28. Verse 28. Well, okay, well, sorry, verse 26, sorry. Ah, we might ask verse 26, I did not see it well. sorry. Verse 26, not verse 28. Amen? Amen. Okay, well, I will read again, verse 26. It said, likewise the Spirit also helpeth our infirmity, that we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself make an intercession. That is why it's good to speak in tongues when you are praying. Amen? For us, we groan you, which cannot be uttered. Verse 27. Mm-hmm. And he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saint according to the will of God. Mm-hmm. Verse 28 now. Mm-hmm. And we know that all things work together for good to them that love God. Mm-hmm. Are you after Christ Jesus? Is Christ Jesus everything for you? Bist du wirklich hinter Christus her? Ist Christus wahrhaftig alles für dich? Amen. Amen. All things work together for them that love God. Amen. For them who are called according to his purpose. Amen. Alle Dinge dienen zum Besten für die, die nach dem Vorsatz berufen sind. Amen. Amen. The purpose of Christ is to destroy the works of Satan. Amen. Das Ziel von Christus ist es, die Werke von Satan zu zerstören. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us listen to the voice of Christ, please. Lasst uns auf die Stimme von Christus hören. Amen. Amen. Through our desire, we know how he speaks. Durch unsere Wünsche wissen wir, wie er spricht. Through our heart. Durch unser Herz. Amen. Amen. With our heart, your heartbeats. It's the peace of Christ. Is your focus really Christ? Or your focus is yourself? Durch dein Herz hast du wirklich Frieden? Ist dein Fokus wahrhaftig Christus oder ist dein Fokus dein Selbst? Amen. Mm-hmm. He wants himself alone to be our focus. Er möchte, dass er selbst, er allein unser Fokus ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You know, again, the recent Nigeria we went to, you know, there was nothing happened. You know, it's like a woman is pregnant. Because Satan walk in a process, just like Christ walk in a process. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. If God say no, it's like Adam. Adam, for example, God said, if you disobey me, I will make sure you die. But he was still alive. Mm-hmm. And somebody will say he did not die. Mm-hmm. But he truly died. Mm-hmm. Wenn wir uns beispielsweise an die letzte Nigeria-Reise zurückerinnern, ne, das ist beispielsweise gleichzusetzen mit einer Frau, die schwanger ist. Nur am Anfang wirst du gar nicht merken, dass diese Frau schwanger ist, aber es ist etwas, was im Hintergrund sozusagen schon kocht. Und erst später wird sich dann zeigen, was dann in der geistlichen Ebene dann die ganze Zeit passiert ist. Oder im Fall von Adam beispielsweise. Der Herr hat zu Adam gesagt, dass wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Und Adam ist wahrhaftig gestorben, obwohl er noch hier auf Erden gewandelt ist. Aber er ist dennoch gestorben. You know, that something did not happen immediately does not mean the seed have not been planted. Nur weil eine Sache nicht direkt unmittelbar danach passiert ist, bedeutet nicht, dass ein Same nicht schon gesät wurde. I know when there are some people that were once here, they were doing things, they go to places, they never inform me. Because they are afraid that maybe I will go against it. But they started planting that seed. And we can see, you don't know what happened later. Mm-hmm. That seed is going to grow. You are going to give birth to something. Mm-hmm. Es gab beispielsweise Menschen hier in der Gemeinde, die Sachen im Verborgenen gemacht haben und mir nichts davon erzählt haben. Und das dann sozusagen hinterm Rücken immer gemacht haben. Aber diese Aktion, diese Entscheidung, nichts zu sagen, hat schon einen Samen bereits gesät in ihre Herzen. Und wir wissen, was mit einem Samen passiert. Ein Same wächst und wächst und wächst und irgendwann mal haben diese Menschen dann sich dafür entschieden, Christus zu verlassen. You cannot hide it from Christ. You cannot hide it from Satan. Du kannst Christus keine Sachen verbergen, aber du kannst auch die Sachen nicht vor dem Satan verbergen. Are you getting it? If you plant a seed today, it's not going to grow today, but it's a matter of time it will grow. Wenn du einen Samen heute siehst, wirst du vielleicht morgen nicht direkt die Ernte sehen, aber es ist eine Frage der Zeit, bis der Same immer weiter wächst und was aussprießt. If the Lord does not want something for you and you use force to get it, the result is always terrible. Wenn der Herr beispielsweise eine Sache nicht für dich möchte, aber du trotzdem den Herrn sozusagen zwingst, dir die Sache zu geben oder die Sache trotzdem haben möchtest, dann wird auch das eine Konsequenz mit sich tragen. What you are thinking is going to be wrong or going to happen might not even be there at all. It might be something else. Then it might come later. Das, wovon du vielleicht ausgehst, das Schlimme, wovon du vielleicht ausgehst, was passieren könnte, ist vielleicht auch nicht das, was dann eintritt. Aber es ist eine andere Sache von dem Samen, den du gesät hast, die später eintreffen wird. Praise the Lord. Let us allow Christ to be absolute bliss. Lasst uns bitte zulassen, dass Christus wirklich unser Ultimatum ist. Praise the Lord. Halleluja. And let us love to obey his voice. Und das ist uns bitte lieben, seine Stimme zu gehorchen. Amen. So we close with that.